stell ich mir Engel vor. Noch wenn sie weinen, stolz und stark, von welchem Stern bist du aus deiner Nacht in meinen Traum gefallen? Du weißt, wie ich wirklich bin, denn du hast Augen, Seele sehen. Was ich fühl für dich, wird nicht vergehen. Dich kennen heißt, dich lieben. Du bist mir so nah. Ich weiß, dass ich zu dir gehör, seitdem ich dich sah. Schützen. Ich möchte für dich da sein, Tag und Nacht. Ich hasse es, schwach zu sein. Wenn ich mal weine, dann für mich. Ich hab schon früh gelernt, dass man bereut, wenn man zu viel Vertrauen hat. Doch du bist nicht wie andere sind. Wenn ich nicht weiter weiß, halt ich mich fest an dir. Es war niemand je so gut zu mir. Dich kennen heißt, dich lieben. Du bist heißt dich sehen. Ich weiß, dass ich zu dir gehör, seitdem ich dich sah. Dich sehen ist wie Musik. Ich möchte dir vertrauen, dein Beschützer sein, auf dich bauen. Ich möchte für dich da sein, Tag und Nacht. Versprich mir, versprich, was immer kommen mag, wir bleiben stolz.